Them a go bra. What's that, that? A hoe, we never no check for no. She come to me show one after me blow a box, bitch, we go. You know, all of the guy them a pose. Cause she look up at the bottom of clothes. Sexy loose, no matter what pose. Freaking in bed like Tiffany Rose. She had the guy in a girl as a pose. Up on them eyes and their face on a pose. With she heart for metal toes and got up a neck jellos. She play with them and she play with us. It's hard for them but it's okay for us. Every time she coulda pick them and she may pick us. Always sex girl be fun. She don't be stay with us. She's a hoe. Wait up here but every man make up his deal. She low bro. Clean she dear. She's a pretty girl picking the beer. So make them know. If every next year she bang and she disappear. Go for yourself. She never know dear. Go about your love. She never know care. Ich nehm sie mit nach Hause, ich geb ihr ohne Pause und spritze ihr in ihr Gesicht, als wäre es ihre Taufe. Sie kennt jede Briefmarkensammlung der Stadt. Ist sie bei dir, dann pumpt diesen Fleck und sie fickt dich im Dreivierteltakt. 17 Jahre, blondes Haar, du musst dir ihre Nummer nicht kehren. Sie hängt in jedem Club über der Bar, jeder darf ran, Frau oder Mann. Sie leckt wie ein Tod, saugt wie ein Schwamm, spuckt dir nah, maskottet dich an und schreit so laut wie sie kann. Denn wenn's ums Ficken geht, dann kann keiner mit dir ficken. Sie stresst dich nicht und lässt sich nicht ein einziges Mal wieder blicken. Sonst pumpst du die Port und ihre Ponani muss auf Kur. Doch bei ihr ist Ficken mehr so Salami in Hausflur. Frag sie, ob sie mit zu dir nach Hause kommt, sie sagt nicht nein. Sie ist wie ein schlechter Torwart und kriegt immer einen rein. Jeder weiß, dass sie nicht die große Liebe ist. Aber ich denke ja mit dem Penis und sie mit der Klitoris. She's a hoe, wait up here, but every man make up his deal. She low bro, clear she dear, she's a pretty girl picking the beer. So let them know, if every next year, she bang and she disappear. Go for yourself, she never know dear, go about your love, she never know care. She's a hoe, with a beer, with a negative beer. She low bro.